Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtratobi, und auf dem Landesparteitag hatte ich die Möglichkeit, mit Jochen Lobnick zu sprechen, und wenn es auch ein bisschen gedauert hat, möchten wir das jetzt nachreichen. Ich weiß zwar, wer du bist, aber erzähl mir mal eben kurz. Ja, Tobias, Jochen Lobnick, kommunalpolitischer Sprecher im Kreisverband Wesel, 55 Jahre alt und seit 10, 11 in der Partei. Ja, du hast ja kandidiert für die Liste, da kann ich mich an dich erinnern. Ich habe ja Wesel verlassen, als du dann irgendwann dazugekommen bist, deswegen haben wir uns in Wesel gar nicht so ganz kennengelernt. So ist das. Aber erzähl mir mal eben kurz, was Kreis Wesel so treibt. Was ist bei euch im Moment aktuell? Im Moment ist aktuell bei uns die Problematik Eiler Berg, Mülldeponieschließung. Weiterhin haben wir die Problematik in Mörs mit dem überschuldeten Haushalt, wo die Haushaltskonsolidierung von soll 61... Soll ja nicht der einzige Haushalt sein, ja? Zumindest in Mörs, wo die 61 Millionen konsolidiert werden, mit dem Stärkungspakt 2 begleitet von Düsseldorf zugesagt. Wo wir jetzt eine enorme Streichliste auch im sozialen Bereich haben, die doch an die Grenzen dessen geht, was erträglich ist, gerade im kulturellen und im Bildungsbereich. Mhm. Und das heißt also, im Wesel seit dem Moment habt ihr die Kommunalpolitik ganz oben auf der Fahne stehen? Im Moment haben wir erstens die Kommunalpolitik oben auf der Fahne stehen und zweitens im Zusammenhang mit der Kommunalpolitik natürlich auch die Umwelt- und Energiepolitik, wo sich Andi Rohde sehr stark ja auch einbindet, weil die Energiewende auch mit dem Ausbau der Amperionetze, die bevorstehen. Amperionetze? Amperion, die Netzgesellschaft, die Überleitungen neu errichtet, 380.000 Volt Leitungen, um die Energiewende überhaupt starten zu können bei uns im Bereich in Bezug auf erneuerbare Energien, Windenergie, Solartechnik, dass die Einspeisung und Durchleitung von Nord nach Süd stattfinden kann. Okay, also wie viele Aktive seid ihr so im Moment? Wirklich aktiv sind bei uns ungefähr 30 Mitglieder im Kreis, in den einzelnen Kommunen von Xanten, Alpen, Rheinberg, Mörs, Neukirchen, Wesel, Hüngste, Dienstlagen. Ihr seid gut bestückt. Also, nee, eigentlich nicht. Es ist der Größe des Kreises geschuldet, bei 11 Gemeinden, die wir betreuen müssen. Und gerade auch in Hinsicht auf die Kommunalwahlen in 2014 haben wir eigentlich zu wenig Aktive. Wir benötigen, um die Stadträte besetzen zu können, wovon ich dann 2014 ausgehe, so unsere Arbeit vernünftig weiterläuft jetzt in den nächsten Jahren, mindestens pro Gemeinde 5, 6 aktive Piraten, die auch bereit sind, Kommunalpolitik zu begleiten und in die Räte reinzugehen. Ja gut, ich meine, da ist ja auch eine Menge zu lernen. Also bundespolitisch, da kriegt ja jeder was mit. Kommunalpolitisch ist das ja alles so ein bisschen schwieriger. Und wenn man sich das Wahlprogramm NRW anguckt, dann haben wir natürlich umweltpolitisch eine Menge drinstehen. Aber wenn ich mich mit der Energiewende beschäftige, für mich kam gerade die Frage auf, wie sieht das denn nun mal mit Windrädern aus? Was haben wir denn da für eine Meinung? Und da muss ich feststellen, da haben wir gar keine. Die Meinung, wenn wir, ziehe ich für mich persönlich daraus, dass wir in der AG Umwelt und Energie den Wechsel von fossilen Energien zu regenerativen Energien wünschen. Mhm. Ja, dazu zählen natürlich auch Windkraftanlagen, dazu zählen Wasserspeicheranlagen, dazu zählen die Solaranlagen. Ich habe jetzt aber festgestellt, dass wir da kommunalpolitisch deshalb eine Menge lernen müssen, weil wir nicht einfach sagen können, wir sind jetzt für Windkraftanlagen. Natürlich sind wir in dem Wahlprogramm abgeleitet für Windkraftanlagen, aber das ist ja alles ein bisschen schwieriger. Ich möchte keine vor der Haustür stehen haben, aber ich bin dafür. Richtig, Tobias. Wir haben ja auch im Bereich gerade der erneuerbaren Energien und auch mit der Erneuerung der Stromdurchleitungen, der Hochspannungsleitungen, die Problematiken, dass die A teilweise zu nah am bebauten Gebiet sind. Die Strahlungsgeschichte, die Abstrahlungsgeschichte von den Umspannwerken, von den Hochspannungsleitungen. die Geräuschbelästigung durch die Umspannwerke, die ja da sind, gehören minimiert. Und wenn bei der beim Neubau von Hochspannungsleitungen muss meines Erachtens nach durchaus weggegangen werden von den Siedlungen, sodass wir Abstände haben von 1,5 Kilometern. Haben euch denn die Lokalpolitiker in Wesel schon so ein bisschen, du bist ja dann eher in Moers aktiv? Ich bin in Moers und Neukirchen aktiv und hole mir die Fachwissen von Wesel, Hünxe und Dienstlaken von den dortigen Piraten, die mich da wunderbar in meiner Arbeit als kommunalpolitischer Sprecher natürlich unterstützen. Ja, Andi hat sich ja wohl kommunalpolitisch ganz gut weiterentwickelt, wie ich in letzter Zeit festgestellt habe, dass wir da alle eine ganze Menge von lernen können. Ja. Ziel muss natürlich sein, dass wir tatsächlich auch im Stadtrat dann Einfluss gewinnen. Mich würde einfach nur interessieren, wie ist es denn da? Wie reagiert denn da? Wir haben in Moers und in Neukirchen, Kamp-Lienfurt eine starke interfraktionelle Zusammenarbeit. Gehen jetzt schon teilweise auf Einladung in Fraktionssitzungen rein. Wir gehen in die Ausschusssitzungen. Ja, als Einladung, okay. Auf Einladung, natürlich. Wir können ja nicht einfach da reingehen. Die anderen Parteien sind nicht so offen wie wir. Das ist leider so. Wie das da läuft, weiß ich ja nicht wirklich. Die meisten Piraten nicht. Ne? Nein, wir werden also doch stark von den Fraktionen anderer Parteien eingeladen, um mit denen aktuelle Themen zu erarbeiten. Mhm. Nicht? Und das nehmen wir in Moers und Neukirchen und Kamp-Lienfurt wahr. In Wesel im Landrat sitzt der Masch, der das wunderbar macht. Und teilweise geht jetzt Edwin mit rein. Roy Andersen in Hüngse und Andi in Dienstlaken. Okay. Kann man denn irgendwas dafür tun, wenn Piraten jetzt in ihrer Stadt sagen, wir wollen da auch aktiv werden, wir möchten gerne ein bisschen mitkriegen, was wäre deiner Meinung nach der erste Schritt? Der erste Schritt ist zunächst mal, setzt euch mit den Stammtischen auseinander. Besucht die Stammtische und fragt die dortigen aktiven Piraten, welche Ausschusssitzungen gefragt sind. Macht euch schlau in den Ausschusssitzungen. Noch einen Schritt vorher. Die Piraten, die sagen, wir wollen aktiv werden, weil wir die Erfahrung nicht haben. Wie kann ich eine Fraktion dazu bewegen, überhaupt eingeladen zu werden? Indem ich laufenden Meter meine Pressemitteilung auch auf kommunalpolitischer Ebene rausjage, meine Meinung zu den aktuellen Ratsthemen bekannt gebe, muss mich natürlich mit Ausschusssitzungen beschäftigen, die teilweise ja in den Amtsblättern auch veröffentlicht werden, wo mir allerdings die Zwischentöne und Zustandekommen der Aussagen dort fehlen. Ich bin also auf den Besuch der Ausschusssitzungen in jedweder Form angewiesen. Mhm. Ohne dem kann ich keine politische Arbeit machen. Das muss man wissen, das muss den Jüngeren, gerade die so im schulischen Bereich aktiv waren und jetzt in den Erwachsenenbereich von uns reinkommen und wirklich aktiv beraten werden wollen, aus den Jugendlichen weg, denen muss man mitgeben. Schaut euch die Amtsblätter an, schaut euch die Ratssitzungen an, sprecht mit euren Piraten vor Ort, was ihr tun könnt. Macht euch schlau in den einschlägigen Gesetzen der Kommunalpolitik, Kommunalfinanzierung, Kommunalausschuss. Euch wird geholfen, indem ihr auch schon mal in die einzelnen Arbeitskreise Kommunalpolitik anderer Regionen reinschaut. Okay, vielen Dank, Jochen. Gerne. Ich glaube, wir haben mal einen schönen Landesparteitag. Ja, ich will hoffen, dass wir endlich mal die Geschichte mit Geschäftsführung und Finanzen auf die Reihe bekommen. Wir können uns... Was meinst du mit Geschichten, Geschäftsführung und Finanzen? Wenn ich mir überlege, dass wir abgewatscht wurden 2010, weil wir die Finanzberichte 2007 bis 2009 nicht auf die Reihe hatten. Okay, das sollte dann... Und jetzt heute... für 2010 und 2011 noch keine gescheite Abrechnung vorliegen haben. Wir dürfen uns keine finanziellen und geschäftsführenden Fehler in der Öffentlichkeit und für die Öffentlichkeit mehr erlauben. Wir müssen uns Was wir uns erlauben, ist Transparenz, dass wir darüber reden und das veröffentlichen. Genau, wir müssen uns wirklich bemühen, eine Geschäftsführung und eine Schatzmeisterei hinzubekommen, die aktuell ist, die ihre Aufgaben erledigt. Ja, das heißt, für 2011 hätte am 31.03. der Schatzmeisterbericht fertig sein müssen. Ja. die Buchführung abgeschlossen sein müssen und dem ist nicht so. Bund zugeleitet worden sein. Das ist nicht der Fall und das dürfen wir uns in Zukunft nicht mehr erlauben. Hast die Partei hängt am seidenen Faden und ein Parteienverbot aufgrund von Finanzproblemen, also das möchte ich nun wirklich nicht haben. Weiß Gott nicht. Hast du denn die Kandidaten für die Schatzmeisterei angeguckt, weil du ich das Thema ansprichst? Ja, ich habe mir die Kandidaten angeguckt, ich habe mir auch Stefanie angeguckt aus Krefeld, eine wirkliche Fachkraft, trotz ihrer jungen Jahre. Und ich bin also frohen Mutes, dass wir mit einem vernünftigen Team und eventuell auch einer Teilfinanzierung des Ressorts da wirklich besser zu Potte kommen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Gut, dann auf ein tolles Wochenende in Dortmund. Wünsche ich dir auch, Tobias. Danke dir, Jochen. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.